Steffen. Schön. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin auf dieser Station als Assistenzärztin tätig und würde gerne heute mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Jürgen Meyer. Jürgen Meyer. Herr Meyer, könnten Sie bitte Ihre Vorname buchstabieren? Ja. Also J, Ü, R, G, E, N, Jürgen. Jürgen Meyer mit E wie Emil. Meier mit E wie Emil, ja. Okay. Herr Meyer, wie alt sind Sie? Ich bin 76 Jahre alt. Okay, wann sind Sie genau geboren? Wann bin ich genau geboren? 25.06.1946. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,72 Meter groß. Und wie schwer wiegen Sie zurzeit? Wie schwer bin ich? Ich bin momentan 70 Kilo schwer. Okay, Herr Meier, wie kann ich Ihnen helfen? Also, ich habe seit ungefähr einer Woche Schmerzen beim Schlucken und ich kann nicht mehr richtig essen. Seit einer Woche. Davor waren Sie ganz gesund, oder? Hatten Sie noch Beschwerden? Also ich hatte keine Schmerzen beim Schlucken und Essen war unproblematisch. Unproblematisch. Okay. Sowohl mit festigem Essen als auch wie flüssigem Essen. Beide, für Ja, beide. für beide. Ich konnte ganz normal essen, ja. Sie haben seit einer Woche Schmerzen beim Schlucken. Und könnten Sie diese Schmerzen ein bisschen beschreiben? Ziehend, brennen, dumpfe oder so etwas? Also das sind so brennende Schmerzen. Wenn ich was runterschlucke, egal ob fest oder flüssig, das brennt wie Feuer. Okay. Wie stark sind diese Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leicht und 10 bedeutet sehr stark Schmerzen. Also ich würde sagen, das ist so 6 bis 7, wenn ich schlucke. Okay, beim Schlucken. Äußer Schlucken, haben Sie bei Ruhe auch Schmerzen? Nein, so habe ich keine Schmerzen, nur beim Schlucken. Okay. Haben Sie noch andere etwas Beschwerden wie Fieber, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust oder etwas anderes? Ja, Gewicht ist ein bisschen runtergegangen. Aber appetitlos bin ich nicht, ich kann nur nicht schlucken plötzlich. Wie viel Kilogramm haben Sie abgenommen? In wie viel Zeitraum? Also ich habe ungefähr 6 Kilo jetzt in der einen Woche verloren. Okay. In einer Woche haben Sie 6 Kilo abgenommen. Hatten Sie Fieber, Herr Mayer? Fieber hatte ich nicht, nein. Nachtschweiß? Nachtschweiß habe ich auch nicht, nein. Okay. Hatten Sie diese Beschwerden oder ähnliche Beschwerden früher? Früher habe ich solche Beschwerden nicht gehabt, nein. Okay, haben Sie andere Beschwerden, zum Beispiel Beschwerden mit Stuhlgang oder Wasserlassen oder Schlafstörungen oder noch etwas anderes? Schlafstörung habe ich nicht, nein. Mit Stuhlgang, ja, seit ungefähr 10 Tagen hat der sich so ein bisschen dunkel verfärbt. Dunkel verfärbt. Braun oder schwarz, können Sie beschreiben? Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber für mich sah es so Richtung schwarz aus. Haben Sie Verstopfung? Ich kann nicht hören, einen Moment. Hüsamettin abi, mikrofonunuz kapalı. Pardon. Also eher schwarz, aber ich habe es nicht genau kontrolliert, der Stuhlgang. Sie haben keine Verstopfung oder Diarrhö? Nee, was ist Diarrhö? Diarrhö ist Durchfall. Ah, Sie meinen Durchfall, okay. Nee, Durchfall habe ich nicht. Eher ein bisschen fest, aber Verstopfung würde ich jetzt nicht sagen. Normal wie früher, wie vorher. Normal wie vorher. Okay, und beim Wasserlassen haben Sie kein Problem. Nee, da habe ich keine Probleme mit. Okay, Herr Mayer. Haben Sie wichtige Vorerkrankungen, zum Beispiel Blutzucker oder Bluthochdruck oder etwas anderes? Also Bluthochdruck habe ich nicht und Blutzucker habe ich auch nicht. Nur ich habe seit Jahren so Rheuma-Beschwerden. Meine Kniegelenke und meine Handgelenke tun weh. Und seit ungefähr 3 Monaten nehme ich Cortison ein. Seit 3 Monaten. Welche Diagnose wurde bei Ihnen gestellt? Also Rheumatoid eine Arthrit? Rheumatoide Arthritis. Nehmen Sie etwas anderes ein, regelmäßig? Also, wie gesagt, Cortison hatte mir mein Rheumatologe verordnet und daneben nehme ich noch Schmerzmittel ein, momentan Ibuprofen, also 3 mal 400 Milligramm. In dieser Woche oder bei Bedarf? Also schon die ganze Zeit. Hilft diese Ibuprofen beim Ihrer Beschwerden, beim Schlucken? Gegen die Schlucken nicht, aber die Beim Gelenkschmerzen Schmerzen? sind natürlich, die Schmerzen sind besser. Okay. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Mayer? Nee, bisher wurde ich nicht operiert, nein. Und sind Sie gegen etwas allergisch? Allergien, ja, gegen Gräser, Pollen, aber sonst wüsste ich nicht, nein. Wie äußert sich diese Allergie aus? Das ist ja meistens im Frühjahr, wenn die Gräser blühen, dann kriege ich heftigsten Schnupfen, die Augen werden rot Ja. und teilweise kriege ich dann Probleme mit der Luft. Nehmen Sie etwas Medikamente dagegen in dieser Jahreszeit? Ja, wenn es sehr heftig wird, hatte mir mein Allergologe Tabletten aufgeschrieben, so Tavegil heißen die, glaube ich. Okay, tabii ki. Ich verstehe. Gibt es irgendwelche wichtige Erkrankungen in Ihrer Familie, bei der Vater, bei der Mutter oder beim Vater? Also ist mir nicht bekannt, weder bei meinem Vater noch bei meiner Mutter. Die waren eigentlich relativ alt geworden und hatten keine so richtigen Erkrankungen gehabt. Nein. Sind Sie noch im Leben oder sind Sie verstorben? Nein, nein, die sind schon verstorben. Ich bin ja schon 76. Ja. Die wären ja 100. Nee, so alt sind sie nicht geworden. Die Mutter, die ist vor 20 Jahren verstorben. Und mein Vater war vor 10 Jahren, müsste es jetzt her sein, als der gestorben ist. Und woran sind Sie verstorben? Erinnern Sie sich daran? Also, soweit ich im Kopf habe, hatte die Mutter irgendwie eine Lungenentzündung oder so und war da mit dem Krankenhaus, hat es dann nicht geschafft. Und mein Vater, der hatte, glaube ich, irgendwie sowas Ähnliches wie einen Schlaganfall und ist daran gestorben. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder, ja, der ist so 10 Jahre jünger als ich. Ist er gesund? Der hat, glaube ich, mit Diabetes zu tun, soviel ich weiß. Okay. Herr Mayer, sind Sie verheiratet? Ich möchte über Ihren Familienstand etwas erfahren. Ja, aber was hat das damit zu tun? Ich bin verheiratet. Ja, wir möchten alles über Ihnen wissen. Alles über Sie wissen. Okay, wenn das helfen soll, na gut. Ja, und haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Buben. sagt man im Deutschen? Zwei? Zwei Zwei Jungs, Jungen. Buben. Sind sie gesund? Ja, die sind gesund. Ja. Okay, gut. Die Und haben keine sind sie Probleme. zusammen mit ihrer Familie? Oder mit ihrer Frau? Ja, nur mit meiner Frau. Die Kinder sind schon längst außer Haus. Und sie sind Rentner und Ja. Schon seit 20 Jahren. Ja, ich bin zwar jetzt 76, aber damals, ich hatte einen schweren Beruf im Bergwerk und als Bergwerkarbeiter hatte man damals die Möglichkeit, dass man früh pensioniert wird. Und ich bin dann relativ früh in die Rente gegangen. Wie viele Jahre haben Sie dort gearbeitet als Bergwerkarbeiter? Das waren bestimmt so 30 Jahre. Okay. Herr Maya, rauchen Sie? Nee, ich rauche nicht. Haben Sie früher geraucht? Nee, früher habe ich auch nicht geraucht. Nein. Und trinken Sie Alkohol? Ganz selten, wenn ich mal eingeladen bin zur Familienfeier oder so, dann vielleicht mal ein Schlückchen Wein, aber sonst nicht. Okay. Mit Drogen haben Sie nichts zu tun, nehme ich mal an. Und Drogen, was meinen Sie denn damit? Drogen wie gefährliche Drogen, zum Beispiel Kokain oder Heroin oder Marihuana. Woher soll ich die denn beziehen? Nein, natürlich nicht. Ja, das ist eine Routinefrage. Ich verstehe Sie. Okay, Herr Maya. Ich glaube, dass wir alles gesprochen haben. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, aber bitte finden Sie heraus, warum ich plötzlich nicht mehr schlucken kann, warum das wehtut. Ja, Sie haben wichtige Beschwerden. Ich verstehe Sie sehr gut. Wir werden alle Ihre Beschwerden gut investieren, damit wir eine Ursache finden können. Zuerst werde ich Ihnen Sie körperlich untersuchen, dann würde ich operative ve diagnostische Maßnahmen durchführen, dann können wir mit der Ergebnisse widersprechen. Ja, na klar, gerne. Okay, warten Sie bitte hier, ich komme wieder. Alles klar. Ja, wer ist der Moderator? Was machen wir jetzt? Oder hat Vielleicht etwa. möchten die anderen etwas fragen, oder? So seid Herr Günders nicht hier. Ja, hat jemand Fragen? Ja, wo sind die Schmerzen genau? Im Also unteren genauso, Brustbein oder im Halsbereich? nee, genauso in der Brust, mitten in der Brust, nicht unter der Brust, auch nicht am Hals. Das ist genau da hinter der Brust. Haben Sie schon mal verschlucken? Ob ich mich verschluckt habe? Ja. Nee, verschlucken, damit habe ich eigentlich kein Problem. Vielleicht haben Sie Probleme mit dem Wasserschlucken, das Flüssigkeit schlucken. Also, ich kann eigentlich alles schlucken, das tut nur weh. Auch bei Wasser. Keine Wenn ich Wasser Schwierigkeiten. schlucke, tut auch weh. Also, das geht runter, aber das brennt wie Feuer. Haben Sie Sodbrennen? Ja, wo Sie sagen, so seitdem ich mit der Ibuprofen begonnen habe, merke ich schon, ja, vor allem nachts habe ich dann plötzlich so ein bisschen Säure im Mund, ja. Nehmen Also, Sie dagegen etwas Medikament ein? mein Rheumatologe hatte gesagt, wenn es mal wehtut, soll ich mal, was hat er gesagt, Omeprazol oder so hat er mir aufgeschrieben gehabt. Ja. Ja, also Sie nehmen Cortison. Wie viel Dosis nehmen Sie Cortison? momentan nehme ich glaube, das ist Prednison, nehme ich gerade 20 Milligramm am Tag ein. Nehmen Sie gleichzeitig auch irgendwelche Magenschutztabletten? Sie benutzen, nehmen Sie so seit gleichzeitig Cortison und Ibuprofen, ja? Ja, ich nehme momentan Ibuprofen und Cortison gleichzeitig ein, richtig. Haben Sie keine Magenschmerzen? Also so richtig Magenschmerzen habe ich nicht, nein. Ist die Schmerzen im Liegen oder vorne beugen verschlechtert oder gelindert? Hat mit der Lage nicht zu tun. Nee, nee, also nur wenn ich schlucke, tut mir das einfach in der Brust weh. In Ruhe habe ich keine Schmerzen, habe ich auch nicht, nur beim Schlucken. Heiser. Heiser? Nee, heiser bin ich nicht. Haben Sie Schwellungen, wie jemand fragt? Ja, Lymphknoten. Oder Lymphknoten im Halsbereich? Also Schwellungen habe ich jetzt nicht bemerkt, nein. Haben Vielleicht. Sie solche Beschwerden erstmal gehabt? Diese Frage haben Können wir Sie die schon. Frage wiederholen? Ja, zum ersten Mal. Ja, das ist das erste Mal, das ist richtig. Ja. Das war alles, ich glaube. Frau Celik, möchten Sie Ja. anfangen? Mit dem Arzt-Gespräch. Okay. Okay. Bitte schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Guten Tag. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne Ihnen vorstellen. Ja, gerne. Ja, Herr Mayer ist 76 Jahre alt, 172 Zentimeter groß und 70 Kilogramm schwer. Er hat sich bei uns wegen seit einer Woche bestehender, brennender Schmerzen im Halsbereich beim Schlucken vorgestellt. Er hat diese Beschwerden zum ersten Mal. Die Schmerzen ist auf einer Skala liegt zwischen 6 und 7. Diese Schmerzen hat einen brennenden Charakter. Er hat keine Appetitlosigkeit, aber in einer Woche hat er 6 Kilo abgenommen. Diese Schmerzen liegt mitten in der Brust. Er hat kein Fieber, kein Nachtschweiß, keine Schlafstörungen und auch wichtig, er hat seit 10 Tagen Melena im Stuhl. Aktuelle Beschwerden sind so. Als Vorerkrankungen leidet er seit Jahren an Rheumatoid Arthrit. Dagegen nimmt er seit 3 Monaten Cortisol-Tabletten, Prednison 20 Milligramm pro Tag. Und auch bei Bedarf Ibuprofen als Schmerzmittel. Bei diesem Medikament sind seine Beschwerden, seine Schmerzen beim Schlucken geht besser. Er wurde nicht operiert zuvor. Er leidet an Allergik, Rinit und Konjunktivit im Frühjahr. Dagegen nimmt er Tavagil-Tablet. In der Familiengeschichte gibt es keine wichtige Erkrankung. Die Mutter ist an einer Lungenentzündung verstorben. Der Vater ist an einem Schlaganfall verstorben. Er hat niemals geraucht. Er trinkt sehr, sehr selten Alkohol. Er nimmt keine Drogen. Er hat als Bergarbeiter für 30 Jahre gearbeitet und er ist jetzt in Rente. Ja, die Beschwerden sind so. Diese Geschichte ist so. Und was machen wir jetzt mit dem? Ja, ich habe eine Verdachtsdiagnose. Ich denke an Ösophaguskarzinom. Der Patient hat Schmerzen beim Schlucken. Er hat eine wichtige Gewichtsverlust in einer kurzen Zeit. Er ist alt. Er hat viele Risikofaktoren. In der Familiengeschichte gibt es keine Krebsgeschichte, aber diese Geschichte diese spricht eher über Krebs. In dem, was Sie erzählt haben, habe ich jetzt aber keine Risikofaktoren gesehen für Ösophaguskrebs. Ja, nur Alter, ja. Aber ist, nur Alter. Ja, er raucht nicht. Gut. Ja. Der raucht nicht, der trinkt auch keinen Alkohol. Ja, ne? Ja, ja. Nur ganz sporadisch. Und Ösophaguskarzinom ist ja meistens entweder mit Alkohol oder ja. mit Rauchen vergesellschaftet. Ne? Gut. Ja, ob das jetzt ein Karzinom ist, müssen wir ja erstmal beweisen. Ne? Ja. Aber Tatsache ist, der hat Schmerzen beim Schlucken und so wie es aussieht, hat er auch Teerstuhl. Ne? Ja. Also, was machen Sie jetzt mit dem? Ich würde zuerst den Patienten körperlich untersuchen, ob es eine Lymphknoten gibt oder gibt es wichtige Gefunde oder Befunde gibt. Dann würde ich operative diagnostische Maßnahme durchführen. Ich würde Endoskopie durchführen. Wir können einfach sehen, ob es ein Problem im Ösophagus gibt und ob diese Melena von diesem Problem verursacht wird. Wir können auch MRT durchführen. Und, was machen wir denn jetzt zuerst? Man kann ja vieles machen, aber was würden Sie denn zuerst machen? Ich meine, Sie müssen ja zielgerecht an die Sache herantreten. Ja. Ja? Man kann vieles machen. Man kann auch ein PET-CT machen. Ja, Sie haben fragt sich nur, muss man das dann machen? Ja, bei der Endoskopie, wir können eine Biopsie machen, damit wir verstehen, ob es einen Krebs gibt. Fangen wir doch beim Kleinen an. Ja? Sie haben ihn körperlich untersucht und Sie haben nichts Auffälliges gesehen, keine Lymphknoten, und auch sonst keine Auffälligkeiten. Sie haben ihn auch palpiert, also Oberbauchbereich, und Sie haben keinen Schmerz auslösen können. So, und was ist der nächste Schritt, wenn jemand in die Notaufnahme kommt? Sie nehmen den Blut ab. Ah ne? ja, wir können wenn, sofort ja, Blut na, klar. abnehmen. Ja. Ja, Blut abnehmen und gucken. Wonach gucken Sie? Sie gucken, ob das dann auch tatsächlich Melena oder Teerstuhl war. Sie können das da dran sehen, ob jemand einen HB-Abfall hat. Ne? Sie gucken, was sein Hämoglobin macht. Ob zum Beispiel Blutbildveränderungen da sind, ob irgendwelche Transaminasen verändert sind. Und dann können Sie ja irgendwelche Verdachtsdiagnosen ja äußern. Ja? Und hat jemand zum Beispiel einen Krebs, ist das ja auch meistens mit einer LDH-Veränderung verbunden, dann können Sie das ja auch daran erkennen und sagen, ja, ich vermute, dass da in diese Richtung etwas besteht. Aber Sie haben ihn ja noch nicht untersucht und gleich von Krebs zu sprechen, ist ein bisschen zu früh. Ne? Aber Sie können natürlich in alle Richtungen denken. Einen Moment, ich muss mal gerade meinen Platz wechseln. So, also, wenn jemand mit solchen Beschwerden kommt, dann haben Sie den körperlich untersucht und Sie haben Blut abgenommen und gewöhnlich macht man erstmal einen Ultraschall. Ne? Guckt, was ist da los? Hat er irgendwelche Auffälligkeiten im Oberbauchbereich? Was sehe ich da in der Leber? Der kann ja zum Beispiel auch eine Leberzirrhose haben. Ne? Und im Rahmen der Leberzirrhose kann es auch eine Gastropathie geben oder Ösophagusvarizen geben die dann auch mal solche Beschwerden machen können, ne? Und deshalb machen sie ganz schnell mal einen Ultraschall. Das ist ja nicht invasiv und das ist ja etwas, was sehr einfach durchzuführen ist. So. Sie haben aber Blut abgenommen, dann haben sie gesehen, der hat tatsächlich einen HB-Abfall auf 11,1. Ja? Und die LDH ist eigentlich normal. CRP ist so minimal erhöht auf, in manchen Laboren sagen wir mal auf 3, in anderen Laboren auf 30. Und jetzt müssen Sie entscheiden, was mit dem zu tun ist. Wir müssen prüfen, ob es eine richtige Melena ist. Richtig, ja. Was machen Sie mit dem? Sie können die Melena relativ schnell überprüfen. Und als diensthabender Arzt in der Notaufnahme müssen Sie das relativ schnell machen, die Überprüfung. Ja. Eine rektal-digitale Untersuchung. Ja. Ne? Sie wollen schauen, ob die Angaben des Patienten stimmen oder nicht. Ja? Hat der jetzt akut Melena oder hat der akut keine Melena? Ne? Sie haben ihn rektal untersucht und sagen, man sagt, kein Teerstuhl am Fingerling. Ja, das ist der Begriff, den man benutzt. Sie machen rektal, digital und dann sagen Sie dem Oberarzt, rektal, digitale Untersuchung war unauffällig, ich habe keinen Teerstuhl am Fingerling gehabt. So, und dann haben Sie erstmal ein bisschen Ruhe, ja, weil anhand der Melena müssen Sie nämlich entscheiden, ob jemand sehr früh gastroskopiert werden muss oder ob man damit Zeit hat. Wenn jemand akut blutet und hat einen starken HB-Abfall, dann müssen Sie den notfallmäßig gastroskopieren. Und für diese Entscheidung brauchen Sie den HB-Wert und Sie brauchen die klinische körperliche Untersuchung, ob rektal-digital Teerstuhl da ist, ob der HB-Wert relativ niedrig ist und ob der Patient zum Beispiel kreislaufproblematisch ist oder nicht. Und anhand dieser Faktoren entscheiden Sie, ob der jetzt akut eine Endoskopie braucht oder nicht. Aber dieser Patient, dem geht's gut. Der hat ein HB von 11 und der hat keinen Teerstuhl am Fingerling. Das heißt, Sie können mit der Endoskopie ein bisschen warten. Aber, was heißt ein bisschen warten? Machen Sie zunächst was anderes oder würden Sie bei dem gleich eine Endoskopie dann anschließen? Wir können den Patienten stationär aufnehmen. Ja, würde ich schon machen. Ja. Und an Monitor schließen. Warum an den Monitor? Wenn er schwere Blutungen hat, wir können. Ja, glaube ich nicht. Der HB-Wert ist ja 11. Ne? Ja. Und Sie haben keinen Teerstuhl am Fingerling. Dann müssen Sie den auch nicht an den Monitor nehmen. Der ist kreislaufstabil. Also den kann man auf Normalstation tun. Aber bevor Sie den auf Normalstation tun, was müssen Sie dem geben? Ja, ah, ja. Also er kann nichts essen. Ja, ja. Ja, wir können Infusion geben. Ja, was geben Sie ihm? Was geben Sie an Infusion? Ja. Also, der Schritt in der Notaufnahme bei solchen Patienten ist, dass sie dem natürlichen großlumigen Zugang legen, sprich keine blaue Braunüle, keine rosane Braunüle. Entweder legen sie dem eine größere orange Braunüle irgendwo oder sie können dem auch zwei grüne Braunülen legen mit der Überlegung, falls der mal akut stark blutet, dann müssen sie dem eventuell Blutkonserven anhängen. Und da braucht man dann einen größeren Zugang. So, wenn Sie das gemacht haben, wäre der nächste Schritt, dass Sie dem erstmal ein PPI anhängen, intravenös. Ja, er hat gesagt, dass er Omeprazol gegebenenfalls eingenommen hat, aber ob er das jetzt durchgehend genommen hat, wissen wir nicht. Aber wenn jemand den Verdacht auf eine obere GI-Blutung hat, dann muss man dem Pantothol IV anhängen. Nur Pantothol hat eben diese intravenöse Form und dann hängen Sie dem mal 80 Milligramm Pantothol als Kurzinfusion dran. Ja, falls der irgendwo ein Geschwür hat oder einen Tumor hat, damit die Säuremenge so ein bisschen reduziert wird. Und damit der keine Übelkeit bekommt, würde ich dem auch ein bisschen Vomex anhängen, also Dimenhydrinat, und schauen, dass er dann also einigermaßen stabil ist. Dann nehmen Sie den so auf Station und dem verordnen Sie auch fest Magenschutz. Das kann Pantothol sein, das kann Omeprazol sein oder auch Nexium, was man mittlerweile auch überall hat. Und dann klären Sie den aber tatsächlich für eine Endoskopie auf. Das ist das Allernächste, was auf jeden Fall gemacht werden muss. Ja, mit Bildgebung und so weiter würde ich mich erstmal nicht aufhalten, sondern Sie machen tatsächlich am nächsten Tag direkt die Magenspiegelung. Sie gucken, was ist da los? Blutet der akut oder ist das was anderes? Hat der einen Tumor? Dann kann man in der gleichen Sitzung auch daraus eine Probe nehmen. Hat der keinen Tumor? Dann nimmt man gegebenenfalls von auffälligen Läsionen Proben, um zu schauen, was ist da genau los. Ja? Also Sie klären den auf und dann nehmen Sie ihn stationär auf. Wenn es jetzt ums Aufklären geht, haben Sie schon mal jemanden für eine Endoskopie aufgeklärt, so eine obere gastrointestinale Untersuchung, eine ÖGD, wie wir sagen, eine Magenspiegelung? Nein, noch nicht. Noch nie aufgeklärt? Nein. Sie müssen natürlich wissen, wie so eine Untersuchung abläuft. Und das kann natürlich auch genau gefragt werden. Ja? Wie läuft das denn ab? Wie läuft denn so eine Magenspiegelung ab? Kann ja mal ein Prüfer fragen. Ja? Dafür müssen Sie natürlich wissen, dass der Patient nüchtern bleiben muss. Ja? Er konnte zwar nicht schlucken, aber für die Untersuchung müssen Sie den nüchtern lassen. Der darf jetzt am nächsten Morgen bis zur Untersuchung nichts essen, nichts trinken. Und weil er nichts trinken kann, hängen Sie dem oder ordnen dem auf der Station ein bisschen Infusion an. Das kann ionosteril sein, das kann auch NaCl sein. Wichtig ist, dass sein Kreislauf nicht darunter leidet. Ja? Und eine Magenspiegelung läuft mit einem Endoskop ab. Der Aufbau eines Endoskops besteht ja aus, ich sage immer, drei Kanälen. Ja? Man hat eine Lichtquelle. Man hat einen Arbeitskanal und man hat einen Videokopf am Endoskop, damit so drei Ausgänge. Ja? Warum Licht? Damit man natürlich alles ausleuchten kann, sagt man, damit man alles gut sehen kann. Und die Kamera, nun weil der Arzt an einem Fernsehmonitor alles gut beobachtet und beurteilen möchte. Und der dritte Kanal ist dafür da, falls er mal irgendwelche Proben nehmen will, dann kann er darüber feinste Werkzeuge vorschieben und mit einer Zange oder mit einer Pinzette aus der betroffenen Stelle eine kleine Probe rausholen. Ja? Und das ist der Ablauf der Untersuchung. Man geht durch den Mund, über die Speiseröhre bis in den Magen und sogar weiter bis zum Duodenum und guckt sich alles genauestens an. Dieses Endoskop hängt an solchen Zahnrädern, wie man sagt, so Seilen. Die kann man dann durch hin und her drehen, in die gewünschten Richtungen drehen, sodass man auch 360 Grad überall reingucken kann. Und dann sieht man auch, was alles auffällig ist oder nicht. Ja, das ist die Untersuchung. Was Sie bei der Untersuchung berücksichtigen müssen, Sie müssen dem Patienten die Untersuchung erklären, aber auch darauf hinweisen, welche Gefahren dabei bestehen. Ja? Damit die Leute den Endoskop nicht zerbeißen, nicht kaputt machen, gibt es einen sogenannten Beißring. Ja? Bevor die Untersuchung beginnt, kriegen die das in den Mund, die beißen da drauf und dann hat man einen Zugang durch den Mund. Und dann wird dieser Schlauch langsam in den Rachen vorgeschoben. Und wenn man so ein festes Ding durch den Mund bis in den Magen vorschiebt, verletzt man Schleimhaut. Ja? Oder der Patient toleriert meistens die Untersuchung nicht, dann kriegen die was zum Sedieren, Dormicum oder vielleicht Propofol, je nachdem, wer mit was arbeitet. Und dann können die auch dabei mal so fest zudrücken, draufbeißen, dass der Endoskop tatsächlich kaputt geht. Ja? Und man kann mit dabei auch Zähne kaputt machen. Man kann tatsächlich Blutungen provozieren und wenn man sehr, sehr unvorsichtig ist und der Patient bewegt sich während der Untersuchung, kann man sogar die Speiseröhre damit so verletzen, dass man auch eine Perforation hervorrufen kann, bis hin zu einer Mediastinitis oder aber auch eine Magenperforation, die im schlimmsten Fall auch operiert werden muss. Ja? Oder was auch gelegentlich mal passiert ist, dass der Patient während der Untersuchung aspiriert oder aber auch respiratorisch insuffizient ist. Ja? Und all diese Gefahren müssen Sie in der Aufklärung schon in der Notaufnahme dem Patienten erklären. Und dann müssen Sie das unterschreiben lassen. Ja? Und dann nehmen Sie ihn stationär auf. Jetzt haben da die Kollegen aufgeschrieben, ja, Breischluck ist zwar richtig, aber ich würde das nicht jetzt direkt machen, sondern meiner Meinung nach ist der erste Schritt erstmal die ÖGD, die Magenspiegelung. Ne? Und wenn man da nichts findet, dann kann man mit Breischluck zum Beispiel schauen, ob es eine Motilitätsstörung gibt. Aber das ist nicht der erste Schritt. So. Jetzt haben Sie den aufgenommen, Sie haben dem Flüssigkeit gegeben, ob jetzt Glucose 5 oder ob Sie jetzt Ionosteril gegeben haben. Sie haben ihn jetzt versorgt, auf Station geschickt und der wird jetzt am nächsten Tag in die Endoskopie abgerufen. So. Mhm. Jetzt läuft die Untersuchung und jetzt sind wir gespannt, was der Endoskopiker oder der Gastroenterologe dabei sieht. Er sagt, runter in die Speiseröhre, kurz vor dem ösophagogastralen Übergang sieht man einen Sorbefall. Ja? Man sieht einen richtigen Pilzbefall der Speiseröhre, der zirkulär die gesamte Zirkumferenz eingenommen hat. Ja? Und darüber hinaus im Bereich des ösophagogastralen Überganges deutliche streifige Läsionen und weiter unten im Magen sagt er erosive Gastritis. Ja? Und teilweise so streifig, erosiv. Und man kann jetzt vermuten, was der Patient jetzt hat. Ja. Aber einen Tumor sieht der Patient jetzt nicht. Ja, man kann an Candida Ösophagitis denken. Ja, ist ja, sagt er ja. Der hat einen Sorbefall. Also es ist eine Candida Ösophagitis. Wie kommt denn so etwas zustande? In diese Stände wie Immunsuppression. Ja, und bei dem Patienten ist das ja eigentlich einleuchtend. Ja, warum ist das bei ihm entstanden? Cortison, genau so. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Nicht immer gleich an Tumor denken, sondern wenn Patienten so schmerzhafte Schluckstörungen angeben, dann kann es auch mal unter Immunsuppressiva zu einer Sorösophagitis kommen. Ja? Und er hat schon angegeben, er hat zwei Sachen auf einmal genommen. Er hat Steroide genommen, er hat NSAR eingenommen. Das NSAR und auch das Steroid können natürlich zu einem Stressulkus führen oder aber mindestens zu einer erosiven Gastritis, wenn der Patient seine PPI-Therapie nicht regulär eingenommen hat. Mhm. Ne? So, jetzt haben Sie die Diagnose, der hat keinen Krebs. Ja. Der hat aber eine Sorösophagitis und der hat eine erosive Gastritis. Mhm. So. Und was ist jetzt die Therapie bei dem? Bei der erosive Gastritis, der Patient müssen PPI benutzen. Bei der Gastritis, ja, bei der erosiven Gastritis. Ja, und außerdem antifungal muss der Patient benutzen. Was geben Sie da? Den einen Namen sollten Sie schon kennen. Da hat jemand das schon hingeschrieben. Ja, Miklustatin hat jemand geschrieben. Nein, das nicht, das untere. Amphomoronal nennt sich das. Ja, das ist Amphotericin. Amphotericin ist Amphomoronal. Ne? Mhm. Und das gibt es in zwei Formen. In Deutschland entweder in Form von Suspension oder aber in Form von Lutschtabletten. Mhm. Ja? Und die wirksame Dosis ist, dass man entweder zwei Pipetten nimmt, viermal am Tag, oder aber viermal Lutschtabletten. Wissen Sie, wie man das einnimmt? Weil das können Prüfer tatsächlich fragen. Ja? Lutschtabletten? Die Lutschtabletten oder aber die Suspension. Wie nimmt man das ein? Wissen Sie das? Das sollten Sie beherrschen, das sollten Sie wissen. Ja, die Suspension nehmen Sie immer nach dem Essen ein. Ja, und zwar sagt man, zwei Pipetten in den Mund und so circa 5 Minuten gurgeln. ja, im Mund so hin und her und runterschlucken. Ja, nicht für andere Sachen ausspucken, sondern gurgeln und runterschlucken. Okay. Und dann sagt man, so circa eine halbe Stunde, 30 Minuten lang nichts essen, nichts trinken, damit das Medikament die betroffenen Areale wie ein Schmierfilm umgibt und seine Wirkung entfalten kann. Und das Gleiche passiert auch mit den Lutschtabletten. Sie zergehen, runterschlucken und eine halbe Stunde lang nichts essen, nichts trinken. Dreimal nach dem Essen und einmal vor dem Schlafen gehen. Dann hat man viermal am Tag genommen. Intravenös wirkt da nicht. Das ist eine Lokaltherapie. Jemand hat geschrieben, nur intravenöse Form. Wie lange dauert das? Also das kann manchmal innerhalb von 4, 5 Tagen besser werden. Das kann manchmal auch einige Wochen anhalten. Das muss man abhängig von der Symptomatik machen. Ja? Wenn der Patient, aber meistens sagen die Patienten, die ich so kenne, innerhalb von 2, 3 Tagen haben die Schmerzen schon nachgelassen. Okay. Ja? Und PPE bei der erosiven Gastritis, was würden Sie da geben? Pantoprazol oder Omeprazol? Das dürfen Sie wählen, wie Sie wollen, aber es geht mir nur um die Dosis. Ja, das ist das Wichtige. 40 Milligramm? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Standarddosis sind ja 20 Milligramm. Mhm. Und man sagt, bei so einer schweren erosiven Gastritis würde ich mindestens so für 14 Tage doppelte Standarddosis zweimal geben. Ja, also zweimal 40 Milligramm würde ich dem dann für 2 Wochen geben. Und dann kann man das reduzieren. Und manche empfehlen sogar, wenn das Ganze nicht so richtig abklingt, die Beschwerden, dass man in 4 Wochen nochmal die Endoskopie wiederholt. Okay. Ja? Danke für all soweit die verstanden? Information. Ja. Ja. Soweit verstanden, wie man mit solchen Fällen in der Notaufnahme notfallmäßig umgeht, was man da alles berücksichtigen muss. Und welche Untersuchungen als allererstes notwendig sind. Wie Sie gesehen haben, brauchen wir auch keinen Brallschluck, wir brauchen auch keine Bildgebung. Und wie lange würden Sie jetzt solch einen Patienten stationär behalten? Bis der Patient essen kann, vielleicht. Nee, müssen Sie nicht. Sie haben die Diagnose gestellt, Sie haben die Therapie begonnen. Sie geben ihm relativ rasch gleich Amphomoronal und am nächsten Tag, nicht gleich am Tag der Magenspiegelung, Endoskopie, sondern einen Tag, 2 Tage danach, können Sie ihn schon wieder entlassen. Er muss nicht stationär bleiben. Ja? Er hat keine aktive Blutungsquelle. Er hat wahrscheinlich so Sickerblutungen gehabt bei der erosiven Gastritis. Der HB passt ja auch dazu, ist ja auch nicht sehr stark abgefallen. Und dementsprechend haben Sie ihm jetzt gegen die Sorösophagitis ein Medikament gegeben und auch für die erosive Gastritis. Und der auch muss wenn dann die Therapie. Er, ja, auch wenn er nichts essen kann. Auch wenn er nichts essen kann, richtig. Okay. Aber wie gesagt, mit dem Amphomoronal werden die Beschwerden relativ rasch besser. Meine Beobachtung ist, dass die Patienten so zweiter oder dritter Tag gleich sagen, ja, ich kann wieder schlucken, auch wenn das noch ein bisschen wehtut, aber es ist bei weitem nicht mehr so wie früher. Okay. Ja? In der Türkei gibt es keine orale oder Lutschtablette vom Amphotericin, deswegen okay. Wir verschreiben Nystatin, orale Suspension. Ja, wie gesagt, wir sind hier in Deutschland und wir müssen hier die Standards in Deutschland lernen. Die Türkei müssen wir jetzt vergessen. Ja, Sie müssen hier die Vorgehensweise wiedergeben. Nystatin ist zwar ein gutes Medikament, aber wie gesagt, in den Leitlinien, wenn man hier guckt, ist Nystatin wahrscheinlich relativ spät erst aufgeführt als Möglichkeit. Aber in erster Linie wird Amphomoronal und Amphotericin erstmal angewendet. Ne? Für andere Erkrankungen wie akute myeloische Leukämie und so weiter gibt es noch andere Medikamente, aber Amphomoronal ist das Medikament der Wahl. Wie lange dauert die Therapie? Also wie gesagt, das kann bei manchen Leuten innerhalb von 1 Woche, 10 Tage wieder komplett weggehen. Bei dem anderen, wenn zum Beispiel jetzt die Cortisontherapie weiter fortgeführt werden muss, kann es auch einige Wochen dauern. Das hängt von jedem Menschen unterschiedlich ab. Ja, können eine besondere Nebenwirkung entstehen wie IV-Anwendung? Bei der intravenösen, warum wollen Sie unbedingt intravenös geben? Das ist doch eine lokale Therapie. Nein, ich möchte fragen, gibt es besondere Nebenwirkungen bei Oralanwendung? Überhaupt nicht. Das wird kaum resorbiert. Das wirkt nur lokal auf der Oberfläche. Und zwar dort, wo dieser Sorbefall ist. Und das macht kaum Nebenwirkungen. Ja, und das ist auch gut. Warum? Weil das Medikament auch teilweise den Pilzbefall im Darm mitbekämpft. Ja, Leute, die einen Sorbefall der Speiseröhre haben, können auch mal enteralen Sorbefall haben. Und auch dort wirkt das gut. Und von daher, es wird nicht resorbiert. Also wenn, dann überhaupt nur ganz minimal. So Nebenwirkungen wüsste ich jetzt nicht, habe ich bei keinem meiner Patienten beobachtet bisher. Ich glaube, dass Sie alles erzählt haben. Wir haben viele gelernt. Okay, hoffentlich. Vielen Dank. Bitte. Ja. Möchte jemand fragen oder hinzufügen vielleicht? Nein, ich denke nicht. Alles klar. Okay. Wollen wir dann die Sitzung damit beenden? Ja, okay, ja. Vielen Dank. Alles klar. Next ich wünsche alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. War also schon, hocam. Bis dann.